Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi. Es ist kalt, ich sitze hier in der Robertstraße in Hannover in Niedersachsen und neben mir sitzt Andreas Neugebauer. Andreas, wir haben bestimmt bisher, wir kennen uns ja schon vom Podcast, wenn ich mich nicht täusche. Und dann war das dein Kollege Thomas Gaul, der dabei war. Das war Thomas, bestimmt. Ah, da hattest du keine Zeit. Du warst im Urlaub, hattest du, glaube ich. Nee, kann nicht sein. Seit ich Landesvorsitzender bin, habe ich keinen Urlaub. Na gut, gut. Kommen wir zu was ganz anderem. Ja, ich habe jetzt gerade so eine schicke blaue Weste gekriegt und ich soll heute schwarz fahren. Also werde ich jetzt heute zu einer Ordnungswidrigkeit gezwungen? Nein, wir fahren nicht schwarz, wir fahren blau. Ernsthaft, wir fahren heute fahrscheinlos. Das heißt, wir zahlen unser Obolus an die Istra, die sind auch informiert, die wissen Bescheid. Also das musst du auch für Nicht-Hannoveraner erklären. Wer ist das? Istra ist hier der Betreiber der öffentlichen Nahverkehrsmittel in Hannover. Ja. So, und wir werben heute dafür, fürs fahrscheinlose Fahren oder wie es ja jetzt heißt, umlagenfinanzierte Fahren im ÖPNV. Das heißt, wir zahlen. Ja. Und die Teilnehmer in den Teams, die haben diese besagten blauen Westen an, wo hinten drauf steht, ich fahre fahrscheinlos, na und? Wir haben schicke Flyer, wo wir das Konzept erklären und wir werben heute. Ja, dann sagt er, warum ist doch hier, alles geht doch gar nicht. Das kann man doch nicht alles kostenlos machen. Wer soll das denn bezahlen? Ja, das lässt sich aber eigentlich ganz einfach rechnen. Ich habe zum Beispiel mit Michael aus Berlin darüber geschnackt. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass der ÖPNV im Jahr 1,5 Milliarden Euro kostet. Mhm. So, das sind die Kosten, die anfallen. Ungefähr 780 Millionen Euro davon werden durch Fahrscheinverkauf eingenommen. Das heißt, die Hälfte, Pi mal Daumen, zahlen wir sowieso über unsere Steuern schon dazu. Wenn wir das fahrscheinlose Fahren einführen, dann würden zum Beispiel sämtliche Kosten für Fahrscheinautomaten, für Transport von Geld, für Wartung, für Kontrolle, für Tickets wegfallen, was ungefähr 150 bis 200 Millionen Euro im Jahr sind. Das heißt, wir bleiben netto beim Zuschussbetrag von 500 Millionen Euro im Jahr. Da kann man keinen Flughafen für bauen in Berlin, aber wenn man die Grundsteuer B um 4,80 Euro aber am Rande, dass wir den Flughafen bauen in Berlin, machen sie ja eh nicht. Ne? Nee. Die wollen, also ich habe ja Klaus Wowereit getwittert diese Woche, Klaus, du bist nur geil auf Prämie. Mhm. Deswegen wird das Ding nicht fertig. Nein, aber am Ende, wenn jeder im Monat 4,80 Euro zahlt, dann kann man fahrscheinlos in Berlin flächendeckend ÖPNV benutzen. Und das lässt sich so auf Hannover übertragen? Das ist ähnlich für alle Großstädte und Ballungszentren umzusetzen. Das ist auf dem Land natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen streben wir auch erstmal die Ballungszentren ein. Aber in Hannover würde sich das eh nicht rechnen. Es heißt ja nicht über die Piraten, die wollen ja alles für Umme. Und deswegen ist das ja wichtig zu erklären, warum es eben nicht für Umme ist, sondern dem Bürger zu erklären, dass... Es hat natürlich auch immense Vorteile. Wir haben das heute selber gemerkt. Wir sind ja hier in der Robertstraße, in einem kleinen Wohnviertel in Hannover. Es war unmöglich, hier einen Parkplatz zu finden heute Morgen. Mit fahrscheinlosen ÖPNV kann man natürlich auch hingehen und kann Innenstädte teilweise für den privaten Verkehr dicht machen, weil man ja ein Angebot hat, dass man alles erreichen kann. Aber auch das geht natürlich nur im Ballungszentrum, wo wir flächendeckend versuchen. Das heißt, wir fahren hier, ich sehe jetzt gerade, wir sind eine Truppe von 15, 20 Leuten, ein paar werden noch kommen, sage ich mal 30 Leute, die heute dann die Busse bevölkern werden, um den Leuten zu erzählen, warum wir ÖPNV fahrscheinlos einführen sollen. So sieht das aus, da werben wir heute für. Wir fahren um 11 Uhr dann los, bespaßen 3 Stunden die Bevölkerung und treffen uns dann um 2 am Hauptbahnhof, um eine Pressekonferenz zu haben. Ich habe überlegt, wenn heute jeder 50.000 Flyer verteilt und die Hälfte davon uns dann wählen, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, aber wir machen das ja tatsächlich nicht nur wegen dem Wahlkampf, es bietet sich natürlich an, aber ich finde, dieses Thema ist es auch wirklich wert, dass man dafür wirbt. Alles klar, Andreas, ich danke dir. Ja, tschüss. Danke dir auch. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.